Mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen gab Dresdens Polizeipräsident Horst Kretschmer nur wenige Details bekannt zu den Anschlägen auf eine Moschee und das internationale Kongresszentrum in Dresden. Unbekannte hatten am Montagabend Sprengsätze an den beiden Gebäuden zur Explosion gebracht. Beide Anschläge stehen aus unserer Sicht zeitlich im Zusammenhang. Sie sind circa eine halbe Stunde auseinander. Auch wenn uns bislang keine Bekennerschreiben zu beiden Anschlägen vorliegt, müssen wir davon ausgehen, dass zumindest der erste Anschlag auf die Moschee einen fremdenfeindlichen Hintergrund hat. Dies sei die Hauptrichtung, in die nun ermittelt werde. Auf Hochtouren, wie immer wieder versichert wurde. Welche Art von Sprengmitteln die Täter eingesetzt haben, dazu wollte sich Kretschmer nicht äußern. Nur so viel, durchaus professionell sei der Sprengsatz gewesen. Und? Es hätte zu Entzündungen des Gebäudes durchaus führen können. Ein Gebäude, das nicht nur als Moschee dient, sondern in dem auch der Imam mit Frau und zwei Kindern wohnt. Sie alle waren anwesend, als die Täter den Anschlag verübten. Sachsens Innenminister Markus Ulbich hatte sich am Morgen vor Ort einen Eindruck verschafft. Wenn man dort steht, dieses Objekt sieht und weiß, dass hinter der Tür, wo die Sprengvorrichtung angebracht worden ist, eine Familie gewesen ist, eine Familie mit zwei Kindern, dann kann man nur sagen, einen solchen Anschlag kann man verurteilen. Den muss man ganz klar auch als solches benennen. Und das ist ein feiger Anschlag. Ähnlich äußerte sich auch Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich. Von einer Fortentwicklung rechter Gewalt in Sachsen geht die Oppositionspolitikerin Kerstin Köditz aus, Sprecherin für antifaschistische Politik der Linken im Sächsischen Landtag. Also wenn sich aus meiner Sicht dieser Verdacht der Polizei auf ein fremdenfeindliches Motiv erhärtet, haben wir es ja in Sachsen zum dritten Mal in relativ kurzer Folge mit einer terroristischen Gruppierung zu tun, die von rechts kommt. Denken Sie einfach an die Old School Society oder an die Gruppe Freital. Und insofern ist das einfach erschreckend für mich. Und ich hoffe nur, dass die Polizei entsprechend auch in diese Richtung ermittelt. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden hat die Ermittlungen übernommen. Da der Verdacht einer politisch motivierten Straftat derzeit nicht ausgeschlossen werden könne, untersuche das Sonderdezernat politisch motivierte Kriminalität die beiden Fälle. Die Polizei sieht auch einen Zusammenhang zu den zentralen Feierlichkeiten zum 3. Oktober, die dieses Jahr in Dresden stattfinden. In dem Kongresszentrum, auf das der zweite Anschlag verübt wurde, wird Bundespräsident Joachim Gauck am Montag Gäste zu einem Empfang laden. Muslimische Einrichtungen in Dresden stünden nach den Anschlägen unter Polizeischutz. Auch sei der Einsatzbeginn der Polizeimaßnahmen zum Tag der Deutschen Einheit vorgezogen worden. Eine Kontrollzone in der Innenstadt gelte ab sofort. Irritationen gab es über die Aufklärungs- und Ermittlungsarbeit der Polizei. Diese hatte erst am Morgen nach 8 Uhr eine Pressemitteilung herausgegeben, rund 10 Stunden nach den Anschlägen. Am Vormittag war das Moscheegelände zunächst freigegeben, bevor es am Mittag wieder teilweise gesperrt wurde und Polizisten weitere Spuren sicherten.